Sprachgestaltung. Vocal Processing. Unter dem Kunstbegriff Vocal Processing versteht der Autor Schneider etwas, was sich mit der Sprache im Kern befasst und diese als gesondert zu anderen Arten der Verdinglichung ansieht. Dabei denkt er an die Zeiten seines Maschinenbaustudiums zurück, zu denen er sich Kräfte, Momente und Eigenfrequenzen vorstellen können hat müssen, um die geforderten Leistungen zu vollbringen. Heutzutage zieht er es vor, das einzusehen, dass er zwar mechanisch vorgebildet ist, dieses Wissen aber nichts Umfassendes bei ihm verkörpert. Er hat keine Verwendung dafür. Da hat er sich etwas auf das Sprechen und Schreiben in einer verständlicheren Sprache zurückgezogen und bildet mit dieser nun seine Burg, bestehend als ein selbstverfasstes Werk, aus. Diese Festung soll durchaus einmal eine verbale sein. Das Tagesgeschäft des Autors besteht nun gerade in der Erhaltung und dem Ausbau einer solchen Basis. Er setzt sich immer wieder daran, um etwas davon zu verbessern. So ist es mittlerweile wahr geworden, dass dieser Fundus verwendet werden kann. Diese Sache, mit welcher sich Schneider nun vornehmlich in seiner Freizeit zu Hause befasst, soll seinen eigentlichen Möglichkeiten entsprechend sein. Grundkenntnisse der Mnemonik und Sprachgestaltung sowie der Kognition setzt er dabei um. Dadurch versucht er es, jene einmal zu früheren Zeiten erworbenen Kenntnisse von sich zu festigen und für die baldige Zukunft abzusichern. Es ist Schneiders Intention entsprechend, gerade nicht in die Welt hinauszugehen, etwa um diese, im Sturme, für sich einzunehmen. So etwas möchte er nicht tun müssen. Der zuweilen ruhigen Art des Autors entspricht es da viel eher, eine regelrechte Form der Innenschau zu betreiben. Damit kommt er besser klar. Er versucht es, jene dabei aufgefundenen inneren Welten mit eigenen Gedanken und Ideen zu erweitern. Da soll sich etwas davon bei ihm bebildern lassen.